Klammern. Hörspiel von Helene Verburch. Aus dem Niederländischen von Susanne George. Regie Annette Jainski. So, Tom, da bist du also. Gut, mach die Tür zu. Es gibt schon genug Lärm auf der Welt. So, stell dich mal dorthin. Gott, bist du groß. Mir scheint, du wirst jeden Tag größer. Wie geht es der Ziege? Der Ziege? Ja, der Ziege. Du hast doch eine Ziege. Ja? Na also, wie geht es ihr? Gut. Ausgezeichnet. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß genau, worauf ich hinaus will. Immer übrigens. Aber das weißt du sicher auch, nicht wahr, Tom? Ja, Frau Direktor. So, Tom. In meinem kleinen Büro. Du in meinem kleinen Büro. Lustig, das ganze Fleisch. Bist du schon mal in meinem Büro gewesen, Tom? Nein, Frau Direktor. Aber du hast schon mal heraufgeschaut, Tom. Eigentlich nicht, Frau Direktor. Nein? Selten. Schaust du nie hoch? Dummer Tom, du musst nach vorn, nach oben schauen, verstehst du? Ja, Frau Direktor. Jetzt siehst du den Betrieb auch mal von der anderen Seite. Nicht schlecht, was? Glas, Glas und da auch Glas. Überall Glas. Schade, dass man hier kein Fenster aufmachen kann, findest du nicht? Wegen des Lärms, den ganzen Tag. Das Radio, ihr, wie die Kinder, ihr seid eigentlich wie meine Kinder. Trubel, Gemütlichkeit, meine Familie, mein Zuhause, das ist es für mich, absolut. Ich kann sagen, tu dies, tu das. So, Tom, ich bewundere dich. Du bist ein großer Mann. Groß, Frau Direktor. Ja, in jeder Hinsicht. Nein, bleib noch einen Moment stehen. Witzig, was? Dass ich hier sitze und du nicht. So, Tom. Und? Wie findest du diesen Raum? Sag's ruhig, ich weiß genau, was ich tue. Normal? Nicht eng? Nein, normal. Na komm, komm, komm, Tom. Ich find's hier doch schon eng. Dann muss es für eine Bulldogge wie dich doch furchtbar sein. Nein, es geht. Manchmal bin ich schon ganz früh hier. Die Halle ist leer. Still, aber nicht ruhig. Nein, unruhig, fast hungrig. Die Maschinen stehen still, aber sie können es fast nicht abwarten. Sie müssen in Bewegung sein, verstehst du? Da muss Öl rein, Stahlbleche durch. Man atmet auf, Tom. Es ist ein Aufatmen, wenn morgens all die Männer reinkommen. Davon werden sie ruhig und ich auch. Mit allem drum und dran, Schuhe, Overalls, Butterbrotdosen, zack, das Radio an, Zigarette, Schalter an, Anfang. Verstehst du? Ich stoße einen Seufzer der Erleichterung aus jeden Morgen. Das große Ereignis. Der Anfang von allem. Gut. Zieh jetzt deine Schuhe aus. Wie bitte? Deine Schuhe. Einfach ausziehen. Welche Größe ist das, wenn ich fragen darf? Sieht aus wie mindestens 50. Stell sie draußen hin, es gibt schon genug Krempel auf dieser Welt. Ich kann dich sehen. Den ganzen Tag. Du pfeifst. Ich sehe dich den ganzen Tag pfeifen. Macht dir die Arbeit solchen Spaß, Tom? Jeden Tag 300 Bleche Stahl durch die Maschine schieben? Ich mache es nicht ungern. Ach, Unsinn, das Leben ist ein Kampf, Tom, gib es einfach zu. Wir scheinen wirklich verrückt zu sein. Würdest du dir auch deine Socken ausziehen? Bring sie auch raus. Wolle, verstehst du? Ich habe in der letzten Zeit so ein Jucken zum Verrücktwerden. Und ich kann nicht aus meiner Haut, verstehst du? Also, ich muss jetzt... aber hab keine Angst, ich weiß sehr gut, was ich tue. Sprich weiter. Sie waren dran. Natürlich. Weißt du, was mit den Stahlblechen passiert, die du den ganzen Tag durch die Maschine schiebst? Ja, Frau Direktor. Heftklammern. Sie werden geschnitten, geschmolzen, gezogen, gepresst, geleimt, abgepackt, eingepackt. Heftklammern. Millionen. Und die stecken dann in Millionen von Papieren. Packen von Papier. Der eine schreibt sie, der andere liest sie. Hier auf meinem Schreibtisch, siehst du, den ganzen Tag. Ganze Packen Lesefutter. Eine Heftklammer durchgerammt, kompakt, felsenfest. Du hast keine Ahnung, was sich hier in den vergangenen 25 Jahren abgespielt hat. Oder doch? Nein, Frau Direktor. Das meine ich. Aber ihr habt, wenn es drauf ankommt, von nichts eine Ahnung dort unten. Eigentlich nur arbeitendes Fleisch. Verstehst du, das ist nicht böse gemeint. Im Gegenteil, ich spüre sogar eine leichte Eifersucht. Den Eiffelturm habe ich bestiegen in diesen vier Wänden. Der Schweiß fließt bei mir innen. Und jetzt ist die Spitze erreicht. Nur die Fahne muss noch drauf. 25 Jahre die Leiter hoch. Eine gerade Linie. Ich ziehe eine gerade Linie durch mein Leben und auf der gehe ich. Dabei trage ich auch noch Absätze. Ich habe es aber trotzdem geschafft, meinst du nicht? Zwischen all diesen Muskelpaketen hindurch. Und jetzt sitze ich hier. Die Aussicht ist fantastisch. So, Tom. Mein Prachtstück. Nimm's mir nicht übel. Setz dich nur. Nein, nicht dort. Nimm diesen angesichts deiner Statur. Stell dir vor, dass er zusammenbricht. Wir wollen nicht noch mehr Krempel auf dieser Welt. Nur die Ruhe. Ich komme gleich zur Sache. Kein Problem für mich zur Sache kommen. Ich habe sie um den Finger gewickelt. Ich habe die Luft angehalten. Nicht zu sehr, nicht zu sanft, nicht zu viel, nicht zu oft. Genau zur richtigen Zeit. Mit verständnisvollem, unschuldigen, aber ach so aufgeweckten Blick habe ich sie angesehen. Und da sitze ich nun. Das Leben ist ein Kampf, Tom. Man muss kämpfen. Das wissen wir alle. Aber damit scheinst du keine Probleme zu haben. Ist das so? Was, Frau Direktor? Das zu schaffen ist nicht ohne. Ach, Direktor, Direktorin, was macht das schon? Hörst du mir zu? Export nach Japan, Chile, Island, ganze Schiffsladungen, meisterhaft. Das ist so, als regierte ich die Welt mit meinen Heftklammern, verstehst du? Sag doch auch mal was, ich habe dich nicht umsonst kommen lassen. Was soll ich sagen? Wie hat dir das Fest gefallen? Welches Fest? Mein Jubiläum, 25 Jahre bei der Firma. Gut. Du hast getanzt, sag ich. Ja. War das deine Frau? Schön, diese Fleischklößchen. Ich befürchtete schon das Schlimmste, all die großen Hände, die zusehen müssen, wie sie so ein glühend heißes Fleischklößchen mit einem kleinen Spießchen in den Mund bekommen. Das fehlte nicht viel und wir hätten eine große Schweinerei gehabt, was? Und lass uns ehrlich sein, es wird schon mehr als genug geschweinigelt auf dieser Welt. Beim nächsten Mal Käse. Hart arbeiten, das ist das Einzige, was hilft. Und wenn ich Kopfschmerzen bekomme, nehme ich ein Aspirin. Hast du auch schon mal Kopfschmerzen, Tom? Ich glaube sogar, dass ich jetzt ein Aspirin nehme. Willst du mir jetzt holen, Tom? Es ist nämlich so, ich habe in der letzten Zeit immer mehr Mühe mit dem Aufstehen, verstehst du? Es scheint, als ob dieser Schreibtisch, ich persönlich finde diesen Schreibtisch wunderbar, aber er ist unglaublich schwer. Es kommt was rein und es geht was raus, so sehe ich es. Menschen schreiben, andere Menschen lesen. Und Gott rammt eine Heftklammer durch, so sehe ich es. Also bin ich eigentlich Gott behilflich. Heftklammern halten die Sache zusammen. Übersichtlich, verstehst du? Praktisch, ruhig. Wir haben eine schöne Arbeit, Tom. Schon mal über eine Heftklammer nachgedacht, Tom? Ich schon. Hier. Hier passiert das alles. Hier muss es funktionieren. Hier ruht die Verantwortung. Hier liegt im Grunde der Ursprung jeder Heftklammer. In diesem Büro. Hier bei mir. Niemand über mir. Das Leben, eine gerade Linie. Ja, ein Leben lang Heftklammern. Du bist so du selbst, Tom. Das bewundere ich so an dir. Du gehst nach Hause, du küsst deine Frau, du fütterst deine Ziege. Wie geht es der Ziege? Das haben Sie mich schon gefragt, Frau Direktor. Ach ja, wie geht es deiner Frau? Gut. Ich kenne sie nicht. Sie haben sie tanzen gesehen. Wo? Auf ihrem Fest. Ach ja, schöne Frau, ein bisschen klein. Wie macht ihr es eigentlich? Wie bitte? Du so groß, sie so klein. Wie geht das? Sie meinen, zu Hause? Ja, im Bett oder irgendwo anders. Wie muss ich mir das vorstellen? Du oben, sie oben? Wie glaubst du, soll sie in Gottes Namen all deine Lustergüsse in ihren kleinen Körper aufnehmen? Hättest du dir keine andere aussuchen können? Das geht Sie nichts an, Frau Direktor. Sie muss sich schützen vor so viel Gewalt, das verstehe ich sehr gut. Ich verstehe das unglaublich gut. Nun, wie macht ihr es? Für Sie ist es keine Gewalt, glaube ich. Da irrst du dich. Die Männer sind alle gleich, du und all die anderen Muskelpakete. Ich weiß, was du im Schilde führst. Glaub nicht, dass ich das nicht durchschaue. Du, der du den lieben langen Tag auf ein Stück Stahlblech einschlägst. Und es bleibt nicht bei diesem Stahlblech. Was machst du mit ihr im Bett, Tom? Sie kann wahrscheinlich noch nicht mal atmen, wenn du auf ihr drauf liegst. Du stürzt dich auf sie wie ein blinder Stier und du denkst, dass das Liebe ist, Tom. Aber das ist es nicht. Sie liegt wahrscheinlich zuckend da und denkt an ihre sauberen Laken. Es ist schmutzig, es ist niedrig, es ist animalisch. Und ich will dir eins sagen, Tom. Ich sehe es kommen und ich sage es dir vorher. Du musst aufpassen. Ich sehe dich, Tom. Ich kann dich den ganzen Tag sehen. Ich behalte dich im Auge. Du kriegst mich nicht klein, selbst wenn du wolltest. Du nicht oder die anderen nicht. Ich habe gekämpft bis zum Umfallen und jetzt sitze ich hier und du sitzt da. Nein, hier geblieben. Tom, du reiß dich zusammen, sonst fliegst du raus, verstanden? Sieh mal, Tom, du kannst das Tier in dir ruhig loslassen. Aber es hat keinen Sinn. Es führt zu Gewalt und Chaos. Der Punkt der Beherrschung, den musst du immer finden können. Das kostet viel Kraft, Tom. Dieser Punkt befindet sich zwischen meinen Augenbrauen. Hier. Ich fühle ihn den ganzen Tag. Den ganzen Tag. So, und jetzt zur Sache. Tom? Ja, Frau Direktor. Du bist sehr stark, nicht wahr? Ich meine, sehr stark. Ja, Frau Direktor, wenn Sie es sagen. Heb meinen Schreibtisch hoch. Wie bitte? Heb ihn hoch. Gut so. Kümmere dich nicht um den Kram. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß immer, was ich tue. So? Ja, heb ihn noch höher. So. Über den Kopf! Fantastisch! Geht zum Fenster! Ausgezeichnet, Tom! Wirf ihn runter! Aber... Keine Sorge! Ich bin die Direktorin dieser Gesellschaft. Ich sorge dafür, dass das geregelt wird. Ich bringe immer alles in Ordnung. Wirf nur... Aber es liegen wichtige... Schmeiß diesen scheiß Schreibtisch durch das scheiß Fenster! Danke dir, Tom. Das war sehr beeindruckend. Dir ist klar, dass ich dich jetzt natürlich entlassen könnte. Wir können nicht dulden, dass das Personal einfach so mit Schreibtischen wirft. Das bringt die Leute auf dumme Ideen. Aber ich tue es nicht. Ich brauche dich, Tom. In der nächsten Zeit. Wir sind noch nicht so weit. Bereite dich schon mal darauf vor. Zieh deine Schuhe an und fall nicht von der Treppe, das war's. Auf Wiedersehen, Tom. Tom? Ja, mach das Licht aus. Schlaf gut. Tom, willst du dich nicht zu mir legen? Nein. Warum nicht? Ich bin ein Mann von wenig Worten. Ich spreche auch nicht von Worten. Schlaf jetzt einfach. Der Ziege geht es gut. Heute Morgen, als ich in den Stall kam, meckerte sie, als wollte sie mir zulachen. Und als ich den Stall ausmisten wollte, hat sie sich von selbst in die Ecke gestellt. Ich brauchte gar nichts zu sagen. Sie weiß einfach, was ich will. Ich habe dir Schuhe gekauft. Es war gar nicht so einfach, welche zu finden. Größe 48. Was stimmt denn nicht mit Größe 48? Nicht. Einfach groß. Ich brauche keine Schuhe. Doch, du brauchst neue Schuhe. Ich habe nicht darum gebeten. Ich sehe doch, dass sie kaputt sind. Ich kaufe mir selbst neue Schuhe, wenn ich Lust dazu habe. Wann willst du das denn machen bei deiner Arbeit? Was ist mit meiner Arbeit? Nichts. Na also. Wie war es bei der Arbeit? Gut. Warst du pünktlich da? Ja. Wie war das Mittagessen? Gut. Hast du alles aufgegessen? Ja. Sag doch auch mal was. Ich habe nichts zu sagen. Nein. Das habe ich diese Woche gemerkt. Habe ich irgendetwas getan? Nein. Nein, das dachte ich auch. Ich tue nie irgendwas. Es ist nur einer der Mann und das bin ich. Das weiß ich doch. Ein Mann von Fleisch und Blut. Lass das. Ich darf dich doch wohl noch ansehen. Nein. Warum nicht? Darum nicht. Reg dich nicht auf. Ich rege mich nicht auf. Ich rege mich doch gar nicht auf. Ich kann mich sehr gut beherrschen. Dafür brauche ich dich nicht. Ich weiß sehr gut, was ich will. Ein normales Leben mit normaler Arbeit und einer normalen Frau. Ist das zu viel verlangt? Nun? Nein. Na also, wir haben ein Haus, wir haben ein Auto, eine Einbauküche, Fernsehen, Video, Stereo. Wir haben eine Ziege. Ich arbeite. Ich schaffe das Geld ran. Wir haben alles. Ich habe dich, du hast mich. Du brauchst vor nichts Angst haben. Ich habe keine Angst. Wovor sollte ich Angst haben? Das wird sich so schnell nicht ändern. Mach dich nicht so breit. Ich liege schon am Rand. Du nimmst das ganze Bett in Beschlag. Das ist mein Bett. Diese Frau ist verrückt. Wer? Die Basis jeder Heftklammer. Die Basis jeder Heftklammer, das bin ich. Wenn ich aufhöre, bricht der ganze Betrieb zusammen. Ich stehe an der ersten Maschine. Sie wird schon noch dahinter kommen. Wer, Tom? Du müsstest sie mal sehen. Diese Maschine. Benutzt du manchmal eine Heftklammer? Ja, sicher. Die ganze Zeit. Das meine ich. Jeder benutzt Heftklammern. Heftklammern sind wichtig. Kannst du dich umdrehen? Du atmest so laut. Schläfst du? Fast. Ich bin müde. Wovon wirst du denn müde? Was hast du heute gemacht? Irgendwas, wovon man müde wird? Ich habe die Ziege versorgt. Worüber habt ihr gesprochen? Über mich? Was hast du ihr gesagt? Dass du dich glücklich schätzen kannst mit einem Kerl wie mir? Hat es jemals einen gegeben, der stärker ist als ich? Ich arbeite dort und ich werde nicht von dort weggehen. Nein, du bist schon 40. Wo solltest du sonst eine Stelle bekommen? Mir ist es zu eng hier. Ist dir zu eng? Ich finde es hier sehr eng. Das Bett ist zu klein. Kann nie ausgestreckt liegen. Wenn ich meine Beine ausstrecke, stoße ich mit dem Kopf an die Wand. Du bist eben so groß. Und du wirst von Tag zu Tag kleiner. Man braucht dich nur ansehen, da fällst du schon um. So mickrig zum Anpacken. Deine Mutter ist auch so klein, nicht wahr? Hat sie nie Probleme damit gehabt? Ich meine, hat sie dich nie gewarnt? Zum Glück hast du einen Mann, der sich beherrschen kann. Es ist eine Frage des Trainings. Das ganze Leben denkt man daran. Der Punkt der Beherrschung. Darum geht es. Und wo ist er bei mir? Nun? Zwischen den Augenbrauen. Und das ist auch gut so. Wir sind alle gleich. Falsche Schlangen. Wer? Ihr. Oh. Frauen. Ihr haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Wahnsinn! Zuerst absichtlich klein bleiben, weil es die Mutter so will. Danach jedem an allem die Schuld geben, nur nicht sich selbst. Und dann rumjammern. Das nächste Mal, wenn sie mich ruft, fliegt sie selbst durchs Fenster. Gleich und gleich gesellt sich gern. Was hast du gesagt? Nichts. Habe ich dir wehgetan? Wann? Vorhin. Tom, was machst du? Ich leg mich zu dir. Jetzt? Bitte nicht. Warum nicht jetzt? Einfach so? Nicht jetzt. Morgen. Tom, lass das. Ich mache doch nichts. Lass das. Ich mache nichts. Geh runter von mir. Was hast du vor? Die Ziege reinholen, es regnet. Und dann? Was meinst du? Und dann? Na, was kommt dann? Steckst du sie dann wieder in die Badewanne? Und erzählst dir dann alles, was du heute erlebt hast, während du ihr den Rücken streichelst und ihr Schwänzchen kämmst und das arme Tier nicht weiß, wo es hinsehen soll? Und rubbelst du sie dann schön trocken mit einem warmen, extra weichen Handtuch, solange bis man nicht mehr riecht, dass sie eine Ziege ist. Und danach nimmst du sie hoch und stellst sie auf die Werkbank. Dann feilst du ihr die Hufe und die lackierst du dann. Und du zwingst sie, sich brav hinzusetzen. Und du gibst ihr Küsschen auf den Kopf und flüsterst ihr liebe Worte ins Ohr. Du tust alles, alles, alles, was sie will. Und du kämmst ihren Spitzbart und du sagst, dass du sie liebst. Wenn sie nur an Weißkohl denkt und am liebsten einen frischen Haufen in deine Unterwäsche setzen würde. Und danach steckst du sie ins Bett und deckst sie zu und du singst ein Schlaflied und du überschüttest das Tier mit deiner ganzen erstickenden, heuchlerischen Liebe. Und morgen treibst du sie mit einer wollenen Unterhose auf die Wiese, während du singend am Zaun stehst und schaust, ob die Nachbarn sie auch sehen können. Heute oder morgen läuft das völlig verstörte Viech in den Graben, um sich in all deinen guten Absichten zu ersäufen. Gott sei Dank haben wir keine Kinder. Morgen kommt sie zum Schlachter. Mein Gott. Nimm dich zusammen über dieses Geheul um nichts. Beherrsch dich. Komm her. Au. Au. Verdammt. Mach die Augen zu. Ich müsste jetzt eigentlich sagen, schlaf auf dem Sofa, aber das tue ich nicht. Hab keine Angst, ich bleibe bei dir. Du bist meine Frau und damit basta. Jetzt reicht es aber. Hören Sie sofort damit auf. Wer denken Sie eigentlich, wer Sie sind? Kommen Sie rauf. Jetzt. Ja, Sie. Und bringen Sie diese Ziege mit. Manchmal will sie nicht mehr. Dann geht sie einfach in eine andere Richtung. Los, weiter. Noch drei Stufen. Sie müssen sich spüren lassen, wer der Herr ist. Wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Das ist das Schöne an Ziegen. Himmel, was für eine Kletterei. Einfältige Tiere. Aber sehr lieb und anhänglich. Platz. Mal Platz. Los. Gut so. Warum tun Sie das? Was? Sie laufen schon eine halbe Stunde ziellos zwischen diesen Maschinen herum. Machen Sie das, um mich zu ärgern? Sie haben doch gesehen, dass ich hier sitze. Warum kommen Sie nicht gleich rauf? Wir wollten uns die Maschine ansehen. Welche Maschine? Toms Maschine. Er hat gesagt, dass ich seine Maschine noch nie gesehen hätte. Und das stimmt auch. Und das ist doch eigentlich unglaublich. Das finde ich selbst auch. Also dachte ich heute Morgen, komm, das schauen wir uns mal an. Vielleicht treffe ich Sie dann auch. Wer weiß, vielleicht nützt es ja was. Nützt wofür? Ich konnte sie nur nicht finden. Ist es diese große am anderen Ende der Halle? Das dürfen Sie nicht tun. Das ist Ihr Terrain. Männer unter sich. Weiß Tom, dass Sie hier sind? Nein. Nett haben Sie es hier. Ja, schön geräumig, so ein leeres Büro. Ich habe schon alles runterwerfen lassen. Ich muss sagen, das hat Tom gut gemacht. Alle Fenster kaputt. Ein kräftiger Luftzug hindurch. Sie können sich nicht vorstellen, wie befreiend das ist, die eigenen Fenster einwerfen. Nein, Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist wie eine Sucht. Wenn man einmal anfängt, kann man nicht mehr aufhören. Dann will man mehr. Müssen Sie nicht arbeiten? Nein. Und ich dachte noch, die Frau hat viel zu tun. Das ist doch eine enorme Verantwortung, so eine Fabrik. Und dann noch eine Heftklammerfabrik. Ich habe noch letztens zu Tom gesagt, und ich sage es fast jeden Tag, und er selbst sagt es auch, Heftklammern sind wichtig. Diese Woche noch sagte Tom plötzlich, ich gehe nicht. Darauf sagte ich, du gehst doch, du stehst dort an der ersten Maschine. Wenn die stillsteht, das geht doch nicht. Was soll die Chefin dann machen? Schließlich sind es ihre Heftklammern, und die Fabrik muss laufen. Ich sage immer, Heftklammern sind das Allerwichtigste. Sie ist ein schönes Produkt, die Heftklammer. Sie verhindert Chaos, sie hält die Dinge zusammen. Dass Sie gerade heute kommen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Kommen Sie hierher. Hier können Sie es gut sehen. Gleich kommen Sie rein. Alle auf einmal? Tja, aus der Kantine. Wie viele sind es? 56. Sie sind alle groß. Tom ist der Größte. Deshalb habe ich ihn ausgewählt. Gleich sehen Sie Ihre Maschine. Dann stürzen sich alle diese Männer mit ganzer Seele auf eine unendliche Menge Stahlblech. All dieser Schweiß, all diese Leidenschaft. Und was kommt raus? Heftklammern. Ich habe schon mal gedacht, ich wähle einen aus. Den nehme ich mit nach Hause und dem gebe ich mich völlig hin. Aber das ist keine Lösung. Nicht mit diesen Männern. Sie sind wie Tiere. Sie müssen sie mal mittags beim Essen sehen. Sie zerquetschen einen mit einer Hand. Was? Sie zerquetschen einen mit einer Hand. Wenn Sie wollten. Sie wollen das nicht. Sie können es. Darum geht es. Wenn Sie es wollen, können Sie es. Das genau ist der Unterschied. Darum dreht sich's. Kraft und Macht. Der ewige Kampf. Zum wahnsinnig werden. Ich verstehe nicht, wovon Sie reden. Sie dürfen nicht allein da unten rumlaufen. Das ist gefährlich. Gleich geht die Klingel. Dann stürmen sie alle auf einmal über sie hinweg. Eine Herde wilder Büffel, die aus der Kantine rausgelassen wird. Sie zertrampeln sie. Aber ich habe sie rechtzeitig gerettet. Ich habe keine Angst. Nein, natürlich nicht. Sie sind mit seinem Büffel verheiratet. Tom ist kein Büffel. Ach, hören Sie doch auf. Ihr Gesicht trägt seine Hufabdrücke. Davon spüre ich nichts. Das gehört dazu. Manchmal. Wozu? Zur Liebe. Liebe? Sprechen wir von Liebe? Wessen Liebe? Ich habe sie da unten herumgehen sehen. Ich habe Augen im Kopf. Das sah nicht gut aus. Geben Sie es doch einfach zu. Sie sind ausgebrannt. Sie schweigen und sinnieren über alles, was hätte sein können. Aber es ist anders gekommen. Und Sie gehen zugrunde in dieser widerlichen Schinderei. Dieses körperliche Unvermögen, dieses abscheulich verlogene Gewicht von einem Kerl zu spüren, bei dem es einem vor Angst die Kehle zuschnürt, weil man nie gewinnen würde. Man gewinnt nicht. Ein Druck mit seinem Mittelfinger und man ist zerquetscht. Er seufzt und man kommt nie mehr hoch. Und alles in der Welt steht im Zeichen seiner Allmacht. Er hinterlässt einen Fußabdruck in ihrem Gesicht. Sie liegen ausgebrannt auf den Resten des Betts. Und was macht Tom? Er zieht seine Schuhe an und geht zur Arbeit. Habe ich recht oder nicht? Sei ruhig, mein Schatz. Sitz! Sitz! Habe ich recht oder nicht? Ruhe, ich rede. Komm mal her. Setz dich. Sei still. Komm her, Schätzchen. Sitz! Ich bin allein auf den Eiffelturm gestiegen. Ich stehe auf der Spitze mit einer Fahne in der Hand. Niemand winkt zurück. Wenn ich gleich unten liege, gibt es wahrscheinlich nicht mal jemanden, der die Reste zusammenfegt. Aber ich bereue nichts. Gleich unten liege? Es ist gelungen. Alles ist gelungen, was ich vorhatte. Sie ist ein schönes Produkt, die Heftklammer. Was meinen Sie damit, wenn ich gleich unten liege? Die wahre Liebe, darum geht es. Die tiefe Sehnsucht nach der absoluten Einfachheit. Leere Schönheit, Gleichgewicht. Leidenschaft, die ihresgleichen nicht kennt. Verstehen Sie das? Nein, lassen Sie mich ausreden. Ein allumfassendes Gefühl. Einzig und allein Ja sagen. Mitreißend und zugleich beruhigend. Vertraut und verblüffend. Und herrlich hilflos und verzweifelt. Und nun ja, überwältigend, total und kraftvoll. Und so weiter. Sie werden doch nicht springen? Nein, natürlich nicht. Ein Glück. Ich dachte gerade, dass Sie runterspringen wollten. Ich bin hier die Direktorin, ich lasse mich werfen. Werfen? Von wem? Von Tom natürlich. Glotzen Sie nicht so dumm, er ist sehr nett. Er wird es mit großem Vergnügen machen. Aber das geht nicht. Tom will, das können Sie ihm nicht antun. Und was wird aus uns? Was? Und die Heftklammern, was passiert dann mit den Heftklammern? Sie werden doch keine Schwierigkeiten machen. Sie sind doch nicht hergekommen, um Schwierigkeiten zu machen. Das ist etwas zwischen Tom und mir. Gehen Sie weg! Weg! Warum muss mich nur immer jeder anschreien? Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr hören. Warum lassen Sie ihn nicht in Ruhe? Es ist immer alles gut gewesen, so wie es war. Und es wird auch wieder alles gut werden. Ich will Ruhe. Ich will nur meinen Kram machen. Was wollen Sie nur von mir? Was tue ich denn? Ich tue nie etwas. Ich gebe alles, was ich habe. Ich stehe immer bereit. Ich fordere nie etwas. Ich finde es plötzlich furchtbar eng hier. Ich hätte nie herkommen dürfen. Ich muss einfach zu Hause bleiben, den Stall neu anstreichen, Ja sagen zur Ziege und sehr freundlich sein zu den Leuten an der Tür und sonst nichts. Ich will über nichts mehr sprechen. Diese ganze Hektik, der ganze Eifer, ich will es nicht fühlen. Ich will es nicht. Mäh. Halt's Maul! Die Ziege? Was? Sie frisst die Papiere auf, sie frisst sie einfach auf. Lass das, lass los, Schätzchen. Passen Sie auf, da sind Heftklammern drin. Überall sind Heftklammern los, drin. Mach schon das Maul sie auf. Sie drücken mir ja fast die Kehle zu. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Heftklammer nicht runterschlug. Ja, spuck aus, gib her. Na los. Stecken Sie ihr den Daumen ins Maul, von der Seite. Sie müssen es von der Seite machen, tiefer rein. Sie schluckt sie runter, ey, verdammt. Mach mal das Maul auf, mach das Maul auf. Ja, na los. Ja, ja. Ich hab sie. Gott sei Dank. Das ist das Dumme an diesen Heftklammern. Ehe man sich versieht, hat man einen perforierten Magen. Ziegen können einiges vertragen. Das ist das Gute an Ziegen. Ist das die Sprechanlage? Ja. Muss ich auf diesen Knopf drücken? Hallo? Ja? Tom, das ist eine Durchsage für Tom. Wo bist du, Tom? Würdest du kurz raufkommen? Sofort! Sie dürfen ihn ruhig für eine Weile ausleihen. Was? Wen? Wen? Tom, meinen Mann. Warum sollte ich Tom ausleihen wollen? Sie haben Sehnsucht. Wonach? Nach einem kräftigen Kerl. Was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Ich sage nur, wie es ist. So, Tom. Da bist du also. Gut. Komm rein. Mach die Tür zu. Oder nein, lass sie ruhig auf. Oder nein, mach sie doch zu. Was machst du hier? Ich wollte wissen, wie die Dinge liegen und das weiß ich jetzt. Zieh dich aus. Was? Wo wollen Sie ihn haben? Schade, dass der Schreibtisch schon unten liegt. Das wäre sehr praktisch gewesen. Aber es geht doch auf dem Boden. Sie dürfen sich gern auf meine Jacke legen. Legen Sie sich ruhig hin. Er ist gleich soweit. Sie meinen, hier sind keine Gardinen? Ja, das ist vielleicht etwas offen hier, aber Sie brauchen sich doch für nichts zu schämen. Sie sind hier der Chef. Nein, ich meine ja. Sie sagt das nur so. Sie weiß nicht, was sie sagt. Sie hat es in der letzten Zeit ziemlich schwer. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ich werde... Überlass das gefälligst mir. Zieh schon mal die Schuhe aus. Ja, ja. Liebe machen. Liebe machen? So würde ich es nicht nennen. Wie dann? Abreagieren. Sei ruhig, Schätzchen, ich bin am Reden. Komm mal her. Komm zu mir. Komm her, mein Warum Liebchen. Warum ist das Tier hier? Es wird das ganze Büro vollscheißen. Soll ich mich vor der ganzen Fabrik lächerlich machen? Mich kriegst du so nicht. Du entschuldigst dich. Du gehst nach Hause. Heute Abend reden wir weiter. Wo gehst du hin, Tom? Bleib hier. Komm her. Die Tür zu. Tu, was sie sagt. Ich danke Ihnen. Ich würde vorschlagen, werfen Sie Ihre Kleider irgendwo hin und lassen Sie sich mal ordentlich gehen. Das verschafft Erleichterung. Sie brauchen keine Angst zu haben. Tom ist ein Lieber. Manchmal sagt er Dinge, da denke ich, nun ja. Aber dann sage ich, Tom, es geht darum, dass du dich beherrschst. Das ist der Kern der Sache. Das müssen wir alle, ich auch. Obwohl es doch genug gibt, worüber ich mich aufregen kann. Aber ich sage immer, der Punkt der Beherrschung, darum geht es. Und wissen Sie, wo der ist? Der befindet sich hier, zwischen meinen Augenbrauen. So. So. So, Tom. Du hörst es. Was trödelst du also noch herum? Schließlich wird auf dieser Welt schon mehr als genug getrödelt. Zieh alles aus. Jetzt mach nicht so ein belämmertes Gesicht. Tu einfach, was ich sage. Mäh. Ja, Schätzchen, wir gehen gleich nach Hause. Dann gehen wir schön auf die Wiese. Haben Sie keine Angst, dass er nicht mehr nach Hause kommt? Tom? Aber nein. Oh. Ich liebe ihn und wasche seine Socken. Und damit basta. Na los, Tom, nicht schmollen. Sonst denke ich noch, dass du böse bist. Zieh dein Hemd nur aus. Sie brauchen nicht vorsichtig zu sein. Sie können richtig zur Sache gehen mit ihm. Prima. Zieh deine Hose aus. Ja, sie müssen ihn schon ein wenig anheizen. Sie sehen zu. Wer? Seine Kumpel. Lieber Himmel, er wird ja rot. Hol Luft, sonst fange ich noch an, mir Sorgen zu machen. Er ist wirklich böse, glaube ich. Seine Laune wird sich schon wieder bessern. Schließlich wollen wir alle dasselbe. Unterhose auch aus? Nein, lass nur. Oder doch, ja, zieh sie doch aus. Nein, lass es doch. Sie müssen es selbst wissen. Beides kann spannend sein. Zieh sie aus. Nein. Aus. So. Das ist er. Ja. Ja, ich sehe es. So nackt ist er doch etwas enttäuschend. Was sagen Sie? Ich brauche ihn nicht. Tut mir leid. Tom, zieh dich wieder an. Wir haben zu arbeiten. 3 Millionen Heftklammern in die Welt hinaus. Wir waren lange genug untätig durch diesen ganzen Unsinn. An die Arbeit, Tom. Man wartet auf Was dich. Was macht sie da? Ist sie verrückt geworden? Sie glaubt doch nicht, dass du jetzt einfach wieder... Tom, mach was mit ihr, mach was! Wenn du nicht sofort den Mund hältst, mach ich was mit dir! Tom, Hände weg! Beherrsch dich, Tom! Ich brauche deine Hilfe nicht, du vertrocknete Zicke! Jetzt halt endlich den Mund! Ich halte nicht den Mund! Ich halte nicht den Mund! Ich will, dass du kündigst! Ich will, dass du jetzt mit mir nach Hause gehst! Das geht nicht, ich muss arbeiten! Gut so, Tom! An die Arbeit! Wenn du jetzt nicht mitkommst, verlasse ich dich! Das ist nicht dein Ernst! Nein, Tom, das traut sie sich gar nicht! Und Sie sollten erst recht den Mund halten! Ich bin hier der Chef! Und wo gehst du dann hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr. Ich muss mich um die Ziege kümmern. Die Ziege ist lieb. Die Ziege ist lieb. Die Ziege ist immer lieb. Die tut niemandem etwas. Halt's Maul. Hier warten eine Menge Heftklammern, die auch niemandem etwas tun. Ich will das Wort Heftklammer nicht mehr hören. Was stimmt denn nicht mit meinen Heftklammern? Sie pressen alles zusammen. Ich fühle, dass wir ersticken. Es muss etwas geschehen. Lass um Gottes Willen etwas geschehen. Es muss überhaupt nichts geschehen. Es ist schon zu viel geschehen. Alles war gut, wie es war. Es war überhaupt nicht gut, wie es war. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Beherrschen! Jeder muss sich beherrschen! Es muss anders werden. Alles muss anders werden. Und jetzt ist Schluss! Hier habe ich zu bestimmen. Ich bestimme, was passiert. Ich. Der Erste, der jetzt noch den Mund aufmacht, fliegt aus dem Fenster. Komm her. Nein, halt nicht die Ziege. Komm her. Nicht. Lassen Sie das Tier runter. Aufhören. Sofort aufhören. Es reicht. Wir hören auf damit. Es hat keinen Sinn. Aufhören. Stopp. Sie hörten Heftklammern, Hörspiel von Helene Verburch, aus dem Niederländischen von Susanne George. Die Personen und ihre Sprecher waren Direktorin Hille Darjes, Tom Arbeiter Klaus Spürkel, Toms Frau Sabine Postel, eine Ziege Andreas Serda, Ton Heike Wey und Udo Schuster, Schnitt Christiane Köhler, Regieassistenz Leslie Rosin, Regie Annette Jainski. Produktion Südwestfunk 1997.